Nebel drin, Kollegen. Bis wir einschlafen, ey, nein, nein, sie kann nicht nein. Baby, komm, wir drin, Kollegen. Lass uns träumen, ey. Baby, bauen wir noch ein Joint. Noch im Park, heute sind wir in den Charts. Ja, ich zahl, zahl, ey, ey. Ruf die Bitches, ich bezahl. Ja, Geld ist mir egal, ja, ja. Bis wir einschlafen, ey. Nein, nein, sie kann nicht nein. Baby, komm, wir trinken Kolli. Lass uns träumen, ey. Baby, bauen wir noch ein Joint, ey. Komm, wir trinken Kolli. Lass uns teilen. Misch das Beat mit der Sprite. Baby, komm, wir trinken Kolli. Ich verrate was, ey, ich schwör auf du. Ey, ja.